Kundgabe 1622. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.09.1940. Strafgericht. Zeit des Friedens. Gebrochene Macht des Widersachers. Das Strafgericht Gottes ist nicht mehr fern. Es währet nur noch kurze Zeit, und in dieser Zeit wird die Welt noch viel Elend sehen, viel Leid und Kummer tragen müssen und durch unsagbare Trübsal gehen. Denn das Kreuz von Golgatha ist übergangen worden, und also müssen es die Menschen selbst erleben. Sie müssen unsägliches Leid tragen und so die Sündenschuld abbüßen, da sie den Glauben an Jesus Christus preisgaben. Denn Gott will sie nicht in ihrem glaubenslosen Zustand belassen und ihnen noch Mittel und Wege geben, zu Jesus Christus zu finden. Das Leid, das über die Erde kommt, ist gering zu nennen angesichts des Leidens derer im Jenseits, die ohne den Glauben an Jesus Christus sterben, die sein Erlösungswerk nicht anerkennen. Sein Leiden und Sterben am Kreuz war das Sühneopfer für die Sünden der Menschheit. Doch die sich abseits des Erlösungswerkes stellen, müssen ihre Sündenschuld selbst büßen und sind glücklich zu nennen, wenn sie dies noch im Erdenleben tun dürfen. Es sind unvorstellbare Qualen, die im Jenseits solche Seelen erwarten, die sich gegen Christus und sein Erlösungswerk stellen. Großes Leid auf Erden kann sie jedoch noch zu ihm finden und seine übergroße Liebe erkennen lassen. Und ihr Seelenzustand kann beim Ableben nun doch so sein, dass sie die Qualen im Jenseits nicht zu erdulden brauchen. So aber auch das irdische Leid keinen geistigen Erfolg einträgt, ist jedes Mittel auf Erden vergeblich. Und Gott lässet eine Zeit über die Menschen kommen, da alles ausgerottet wird, was geistig nicht mehr zu retten ist, da eine Ausscheidung des Guten und Bösen vor sich gehen wird, dass nur denen das Leben belassen bleibt, die sich zu Gott bekennen. Alles Gottfeindliche aber hinweggenommen wird. Es wird der Welt zuvor offenbart, was Gott verlangt. Sie wird nicht in Unkenntnis stehen, jedoch nicht glauben wollen. Und zum Glauben kann sie nicht genötigt werden. Der Unglaube jedoch wird so um sich greifen, dass Gott die Seinen schützen will vor dem verderblichen Einfluss jener Menschen, die sichtlich unter der Gewalt des Widersachers stehen. Er wird daher dessen Macht brechen und alles der Vernichtung preisgeben, was sich ihm widersetzt. Er wird seinen Willen zurückziehen von jeglicher Außenform und das sich ihm widersetzende Geistige erneut den endlos langen Weg im gebannten Zustand zurücklegen lassen. Denn für dieses Geistige besteht keine Aussicht auf Höherentwicklung und Erlösung im Jenseits, da sein Wille noch völlig unter dem Einfluss des Widersachers steht. Daher wird das Strafgericht den Anbruch einer völlig neuen Zeitepoche bedeuten. Was dann die Erde belebt, wird geistig vorgeschritten sein und bewusst Gott dienen wollen und den Erdenweg gehen, dem göttlichen Willen gemäß. Denn es ist nicht mehr so bedrängt von schlechten Kräften. Es wird die Gotterkenntnis die Menschen zu einem frohen, in Liebe zu Gott erglühenden Geschlecht werden lassen. Und es wird die Erde auch von Kummer und Leid verschont bleiben. Es wird eine Zeit anbrechen des Friedens und der Glückseligkeit schon auf Erden. Die Menschen werden einander in Liebe dienen und so Gott wohlgefällig zur Höhe streben. Und in dieser Zeit hat der Widersacher wenig Gewalt über die Menschen. Es ist ihm diese genommen worden, da alles Geistige, das ihm hörig war, jeglicher Freiheit beraubt und aufs Neue in der Form gebannt ist. Also der Widersacher nicht eher seine Macht gebrauchen kann, bis diese Wesen wieder in das Stadium des freien Willens treten, was jedoch wieder endlose Zeiten währt und diese Zeit, eine Zeit des Friedens auf Erden, genannt werden kann. Amen.